Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2023 von Radioaktiv Berlin, hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Heute blicken wir zurück auf die Silvesternacht in Berlin. Es gab einen Aufruf, Silvester vom Knast. Und dort haben sich Menschen versammelt, die sich mehr vorstellen können, als lediglich ihren Frust über die bestehenden Verhältnisse in Suff und Geböller zu ersticken. Sie sind auf die Straße gegangen, haben sich die Straße genommen und ihre Verbundenheit mit Gefangenen ausgedrückt, denen, die es am härtesten getroffen hat in der Repressionsspirale, die diese Gesellschaft gerade für die Armen und Ungewollten zur Verfügung stellt. Und ich war mit dem Mikrofon dabei. Und das wird den heutigen Schwerpunkt der Sendung bilden. Ich habe nämlich viele O-Töne aufgenommen und ihr könnt hören, warum die Leute auf der Straße waren und wie die Stimmung war und wie positiv und erfrischend das Ganze auch ist im Vergleich zu vielem anderen, was sich rund um Silvester so zuträgt. Außerdem haben wir ein weiteres Knast- oder Gefangenenthema in dieser Sendung, allerdings ein sehr trauriges, denn die langjährige Haft, wie wir sie hier oft dargestellt haben am Beispiel des gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal aus den USA, die hat nicht nur Auswirkungen auf die Gefangenen selber, sondern auch auf ihr Umfeld und ihre Familien. Mumias Freundin und jahrzehntelange Wegbegleiterin Wadia Jamal ist gestorben. Ihm wurde verweigert, an der Beerdigung teilzunehmen, obwohl er formal das Recht dazu gehabt hätte. Und die einzige Möglichkeit, die ihm blieb, in irgendeiner Form präsent zu sein bei dieser Feier, war, einen Beitrag aufzunehmen, der auf Prison Radio auch veröffentlicht wurde, der auf der Beerdigung gespielt wurde und den wir heute hier auch in der Sendung bringen werden, obwohl er sehr privat ist, aber wir denken, es macht sehr deutlich, mit was für einem brutalen und mörderischen System wir es hier zu tun haben. Bevor das Ganze losgeht, etwas Musik zur Einstimmung und dann kommen beide erwähnten Beiträge. Must be urged. Failure, self-control. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Vor circa 40 Jahren begann auch in diesem Land eine Tradition, die immer wieder an Silvester fortgesetzt wird. Menschen, die sich mehr vorstellen können als ihren Frust über die bestehenden Verhältnisse, ihre Armut, ihre Rechtlosigkeit oder Teilhabelosigkeit in Suff und Geböller zu ertränken, nehmen sich die Straße, gehen vor die Gefängnisse und grüßen diejenigen, die schon die härteste Rache des Kapitalismus erfahren haben, nämlich den Entzug ihrer Freiheit. Auch in diesem Jahr gab es in Berlin wieder eine recht gut besuchte Demonstration. Ich würde schätzen, knapp 300 Menschen haben daran teilgenommen, vor der JVA Moabit. Und im Folgenden werdet ihr eine Menge Eindrücke von dieser Demonstration hören. Ich sage gleich dazu, die wurde in mehreren Sprachen abgehalten, ganz dementsprechend, wie die Menschen in Berlin auch leben. Und ja, hört selbst. Worte, die wir gleich hören, sind von Kai. Kai war hier in Moabit Zellennachbar von Ferhat Mayouf. Ferhat verbrannte am 23. Juli 2020 in seiner Zelle. Sein Bruder und andere Menschen kämpften für die Aufklärung der Todesumstände. Klar ist, Ferhat wurde von diesem Polizeistaat ermordet. Ursache des Todes ist, dass die Zelle von Ferhat nicht rechtzeitig geöffnet wurde. Beamte hatten den Brand gesehen, aber nicht reagiert. In Ferhats Fall wird der Rassismus und die Menschenfeindlichkeit deutscher Behörden mal wieder besonders sichtbar. Er reiht sich ein in eine Vielzahl von Morden an People of Color durch deutsche PolizistInnen, Justiz und Behörden. Liebe Gefangene der JVA Berlin-Moabit, liebe Genossen sowie Mitstreitende im Kampf gegen Rassismus, Polizeigewalt und das abartige Knastsystem. Vorab solidarische und kämpferische Grüße wünscht euch Kai aus dem staatlich geförderten Ferienlager des offenen Vollzugs der JVA Neuruppin-Vulko. Ich hoffe, euch geht es den Umständen entsprechend gut. Im März 2020 durfte ich für 14 Monate den hier stehenden Darkroom auch bewohnen. Daher weiß ich sehr genau, wie ihr desozialisiert werdet und noch kein fragwürdiges Urteil bekommen habt. Ich gebe euch als ehemaliger Gefangener der JVA Berlin-Moabit Folgendes auf dem Weg. Lasst euch nicht biegen und brechen, vom Knast weder Mundtot noch einen Maulkorb verpassen lassen. Kämpft weiter gemeinsam für eure Rechte und Menschenwürde. Bedient euch der Fachliteratur Strafvollzugsrecht und macht das Leben der Leitung und der Justizknechte im Moabit zum Albtraum. Seid laut, denn ihr werdet hinter den Mauern gehört und passt aufeinander auf. Ich möchte mich auch auf diesem Weg bei Criminals for Freedom, Death in Custody, Justizwatch, der Roten Hilfe, der Knastzeitung, der Lichtblick aus der JVA Tegel, ZDF Frontal 21 und anderen sehr wichtigen Vereinen und Orgas dafür bedanken, dass der Tod und dessen fragwürdige Umstände von Ferhat Mayouf am 23.07.2020 hier in der JVA Berlin-Moabit unter der Leitung Frau Anke Stein und Frau Marta Vedra nicht in Vergessenheit geraten ist. Ferhat befand sich seit dem 29. Juni 2020 in U-Haft wegen des Vorwurfs des versuchten Diebstahls. In der Nacht vom 23.07. auf den 24.07.2020 verstarb Ferhat Mayouf an einer Rauchgasvergiftung durch ein Feuer in seiner Zelle in der JVA Berlin-Moabit. Die offizielle Version verkündete schnell, es handelt sich um Suizid und spricht die Knastleitung und deren Handlanger von jeglicher Schuld und Versagen frei. Ich sage, es gibt keinen Suizid im Knast. In einer gewollten und staatlich geförderten totalen Institution in Verbindung mit Desozialisierung kann es keinen freien Willen zur Beendigung des eigenen Lebens geben. Wenn Menschen in Gewahrsam sterben, sind das keine Einzelfälle, sondern Folgen einer perfiden und menschenunwürdigen Struktur. Es existieren Zeugenberichte von Mitgefangenen, die eindeutig aussagen, dass Ferhat mehrere Minuten lang um Hilfe, Feuer, Feuer schrie, gegen seine Zellentür schlug und mehrere Schlusen vor dessen Zelle standen und ihm nicht halfen, bis er verstummte. Die Berliner Justiz und dessen Sprecher Sebastian Brux gab an, er hätte sich in seiner Zelle verbarrikadiert. Die Zellentür hätte nicht geöffnet werden können, da diese angeblich zu heiß und verbeult gewesen wäre. Wir sagen, das ist absoluter Irrsinn und ein Versuch der Justiz, sich vom Versagen freizusprechen. Ferhat konnte sich nicht verbarrikadieren, da die Zellentür nach außen hin öffnet und die frei von Beulen, Brandzehrungen und Abplatzungen war. So heiß kann diese Tür nicht gewesen sein, zumal diese Tür 23 Minuten später von einer Schluse geöffnet wurde, um der Feuerwehr den Zugang zu ermöglichen. Dass die Zellentür angeblich zu heiß war und diese in einem entscheidenden Augenblick zu öffnen, war dann offensichtlich kein Hindernis mehr. Die diensthabenden Schlusen am besagten Tag sind wegen der rechtswidrigen und schuldhaften Begehung eines Tötungsdeliktes zur Verantwortung zu ziehen. Dieser Versuch der Knastleitung und deren Handlanger, die Aufklärung und Thematisierung des Todes von Ferhat Mayouf zu unterbinden bzw. zu leugnen, verurteile ich aufs Schärfste und erntet Verachtung. Gerade diese Aufklärungsarbeit stellt überhaupt erst die Grundlage dar, ohne die wir zum Teil von Todesfällen hinter Gittern nichts mitbekommen bzw. wenige bis keine Informationen über diese haben würden. Von der Justiz und staatlichen Akteuren, die immer mit neuen Skandalen und rechten Verbindungen glänzen, können wir keine Gerechtigkeit und Aufklärung erwarten. Todesfälle in deutschen Knästen sind die traurige Konsequenz des strukturellen Rassismus, Repressionen, Willkür und Machtgebaren. Mit diesem Bild schafft die Justiz derzeit wunderbar, dass staatsfeindliche Ideologien wieder lauter werden und dass rassistische, repressive, autoritäre, staatliche Gewalt tagtäglich mit Hilfe vom Staat unbehindert stattfinden. Diese Konstrukte sind nicht dafür da, Gerechtigkeit zu schaffen. Sie dienen lediglich dazu, die herrschende kapitalistische Ordnung aufrechtzuerhalten, alle dagegen Revoltierende zu unterdrücken, Menschen zu kriminalisieren, sie so weit an den Rand der Gesellschaft zu drängen, bis sie entweder nichts mehr zu melden haben, komplett isoliert sind oder, wie die unzähligen Morde durch die Justiz und Polizei beweisen, von ihnen getötet werden. Wir sollten uns gemeinsam diesen tödlichen Status quo rebellisch, kämpferisch und mit aller Härte entgegenstellen. Für das Leben, für die Freiheit. Rest in Peace, Ferhat Mayouf. No Justice, No Peace. Kai. Wurde auf den seit dem 20. Oktober anhaltenden Hungerstreik des italienischen Anarchisten Alfredo Cospito hingewiesen. Der ist jetzt schon sehr, sehr lange im Hungerstreik. Am Ende dieses Beitrags hört ihr auch, dass es am Ende dieser Woche, am Freitag, eine VV im Zielonagora und am Samstag dann eine Demonstration vom Kottbusser Tor zum Hermannplatz geben wird. Die Frage, wie lange fährt Mayouf diesen brutalen Hungerstreik, in dem die Behörden nicht reagieren und ihn weiter der Isolationshaft in Italien aussetzen, noch durchhalten kann, ist sehr, sehr ungewiss. To talk about isolation as a form of torture in prison. We, as the campaign against 41bis, have been dealing for months with a specific form of isolation present in a territory of the Italian state, regulated by Article 41bis. As we said before, we are talking about a detention regime, a particular form of complete isolation aimed at the slow and continuous annihilation of the person. Prisoners under the 41bis regime are kept in solitary confinement 23 hours a day, constantly monitored by cameras in a separate section of the prison. They have no contact with the outside world except for the visit a month with a family member. They are kept in 6 square meter cell most all of the time, with no opportunity to study, inform themselves or read the self-chosen material. Now we have Alfredo under this regime. Alfredo is under this regime because he is believed to be the head of a terrorist association, to which he would give directions from inside prison. In fact, 41bis was introduced for the purpose of separating incarcerated mafia bosses from their associates to the outside and was later expanded to include political crimes. In Alfredo's case, the association from which he is to be separated is the entire anarchist movement. To fight against the regime, on October 20th, Alfredo began an all-out hunger strike. He was joined by comrades from various prisons in Italy and around the world, Anna, Ivan, Toby, and Juan. Today, Alfredo is on the 71st day of hunger strike, has stopped taking supplements, and has lost 31 kilos. Alfredo will persist in his strike, as he has communicated several times to his lawyer and his doctor. This means that his struggle will be to the end. As 10 days ago, on December 19th, the decision to apply the 41bis to Alfredo was confirmed once again, emphasizing his dangerousness as a central figure in the anarchist movement. This then is the situation in democratic Italy, the same neo-fascist government that is rehabilitating policemen guilty of torture in the Santa Maria Capovetere prison is letting our comrade Alfredo Cospito die, having totally isolated him from the outside world. In order to make our solidarity with the prison struggles concrete, we invite you to attend a coordination assembly on Friday, the 6th of January, in Zilon Agora at 6 p.m. The day after, Saturday, the 7th of January, we will take our solidarity to the streets with a Kundgebung at Kotbusse Tor at 5 p.m. and a demonstration at 6 p.m. that will reach as far as Hermannplatz under the motto No prison, no nation, stop isolation, solidarity with the prison struggles. Let's break the isolation of Alfredo and all prisoners today and every day against 41bis, against every prison, for anarchy, against all forms of isolation, for a society in solidarity. And the party's getting louder. Johnny's got a burner and an attitude. Came to dance and bubble, but he's ready if anybody wants to try and get rude. 1 a.m. and the scuffle begins. He sees his friends with some pig on you. Ihr hört Radioaktiv hier auf den freien Radios in Berlin und Potsdam und Brandenburg. Und ich berichte von Silvester vorm Knast. Das gab einen Umzug rund um den Knast. Es gab verschiedene Zwischenkundgebungen, Reden wurden gehalten, Beiträge von Gefangenen vorgespielt und ich mache einfach weiter. Jetzt hier ein weiterer Beitrag von einem Gefangenen, der in Moabit länger gesessen hat. Der nächste Beitrag ist von einem Freund, welcher für 2 Jahre hier im Gefängnis in Moabit saß. Ich wollte erzählen, ich war schon in Moabit für 2 Jahre. Habe ich gesessen in dieser U-Haft 22 Stunden. In mein Zimmer. Ich war da und habe ich gehabt 2 Stunden auf Ausgang. War ein bisschen, war ziemlich heftig. Ich begrüße ich den Gefängnis. Ich wünsche euch eine tolle Jahre. Ich begrüße auch die Organisator. Ich wollte auch sagen, für mich, der Gefängnis muss nicht existiert sein, weil ich glaube, eine Zeit auf der Freiheit. Hi everyone, I get your greetings from revolutionary prisoner Özgül Emre. She greets all of you. And she was in the hunger strike for 44 days in German prisons during the summer for her uniforms, like because they forced her prison uniforms and she wanted her own clothing. And she was on 44 day on hunger strike. Now her comrades in Greece, 11 prisoners that were imprisoned from the case of the DHKPC, Revolutionary People's Liberation Party Front, now on hunger strike for 86 days. So solidarity with the ones at hunger strike, solidarity with Alfredo, 11 prisoners, Özgül, İhsan and Serkan, and all of the other prisoners, Hacı Egelu. If the shot is about to get you, run, run for your freedom, that's a run, run. Anti-capitalista! Anti-capitalista! Anti-capitalista! Die nächste Audioaufnahme ist von einer kurdischen Freundin, die für 10 Jahre im Knast saß in der Türkei. Sie spricht von dem Lied Endi, welches eine andere Freundin für sie immer im Gefängnis gesungen hat. Die Bilder, die später auf der Projektion zu sehen sein werden, sind aufgenommen worden, Jahre nach deren Freilassung. Die Freundinnen sind zu dem Knast zurück, in dem sie so lange saßen. Das Gefängnis wurde bombardiert, während sie dort gefangen gehalten waren. Liebe alle, heute Abend sind meine Freundinnen bei euch zu demonstrieren, zu ihnen zeigen, dass sie im Gefängnis nicht allein seid und in dieser schwierigen Zeit ihr wieder mal Mut zu geben. Dieses Lied ist von einer Freundin von mir, dass wir gemeinsam Gefangenschaft gewesen und sie hat für uns immer diese Song gesungen. In diesem Lied es geht darum, dass sie die kurdische Revolutionistinnen damals gehängt worden und Widerstand gehalten haben und für die Geschichte was geschrieben haben. Und deswegen jetzt heute Abend wird dieses Lied laut für euch gespielt. Und dieses Lied hat uns immer berührt. Und diese Stimme ist eine großartige Stimme, das uns immer begleitet hat, jahrelang. Sie war nicht so lange im Gefängnis, aber das ist immer in Erinnerung geblieben. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, es wird bald mal wieder frei Fuß gehen könnte. Und von herzlichen liebe Grüße. Ihr hört Radioaktiv Berlin mit einem Bericht von der Silvester vom Knastprotest. Circa 300 Menschen waren am Silvesterabend in Berlin vor die JVA gezogen und haben sich trotz massiven Polizeiaufgebots und Böllerverbotszone, Absperrgitter und sonst wie nicht nehmen lassen, ihre Solidarität mit Gefangenen auszudrücken. Es wurde natürlich über viele Fälle praktischer Solidarität berichtet. Und der Blickwinkel war dabei nicht nur auf Berlin oder Europa beschränkt, sondern, wie wir gleich hören werden, ging es auch um die aktuellen Ereignisse im Iran. Schön, dass ihr alle da seid. Auch ein Gruß an alle Gefangenen. Ich komme von der Gruppe Maaba International, ein Solidaritätskomitee, das sich gegründet hat, um die Revolution, die Aufstände im Iran, hauptsächlich im kurdischen Teil des Irans, aber auch in Baluchistan und letztendlich auch in ganz Iran zu unterstützen. Es ist klar, zurzeit alles ist so ein bisschen scheiße, auch weltweit. Staaten tun, was so Staaten tun, nämlich Krieg und Totschlag. Das kapitalistische System tut, was das kapitalistische System tut, nämlich diesen Planeten hinrichten. Und ja, dafür ist es halt einfach nötig, dahin zu gucken, wo Widerstand ist. Und im Iran ist halt nun mal gerade Widerstand. Genau, und deswegen gibt es uns. Vielleicht ein paar Fakten, ich nehme an, ihr kennt das alles schon, aber seit 3 Monaten gibt es einen großen Auftritt im Iran. Es sind inzwischen über 500 Leute auf der Straße gestorben, darunter auch viele Kinder. Es sind 18.000 Gefangene von der Todesstrafe akut bedroht. Die Gefängnisse sind für das Regime ein Pfeiler des Systems und deswegen macht es auch super Sinn, wie die Gefängnisse auch hier ein Pfeiler für das System sind, überall gegen diese zu protestieren. Es gibt eine ganze Menge grausame Nachrichten, ich verschone euch vielleicht mit den Details, aber es werden täglich Leute hingerichtet. Iran wird zurzeit zum größten Gefängnis der Welt, die Straßen sind militarisiert. Genau, was hat Deutschland damit eigentlich zu tun? Man könnte eigentlich sagen, Deutschland ist ein langjähriger Unterstützer des Irans. Das Erbil-Gefängnis zum Beispiel im Iran, das wurde im Auftrag des Schahs 1970 von deutschen Ingenieuren erbaut, übrigens zu ähnlicher Zeit, wie hier Moabit II erbaut wurde. Daran sieht man, wie das miteinander verbunden ist. Und jetzt müssen wir uns von irgendwelchen Fasten in der Regierung anhören, dass sie jetzt auch alle irgendwie Jinjian Azadi sind. Dabei sind das genau dieselben Fasten, die Rüstungsexporte in die Türkei erlauben, die Gefängnisse bauen und rechtfertigen. Genau, die haben nichts mit Jinjian Azadi zu tun, die sind der Feind. Genau, und falls es noch irgendwelche Gründe braucht, Siemens scheiße zu finden, Siemens ist da auch relativ tief mit drin. Ich möchte jetzt am Ende noch ein Statement von einer Gruppe Frauen aus dem Erbil-Gefängnis vorlesen, welches sie veröffentlicht haben in Reaktion auf die Hinrichtung. Es gibt keinen anderen Weg. Es geht nicht anders. Lasst uns auch dieses Mal die Straßen der Stadt mit dem Ruf Stopp die Hinrichtung besetzen, die Streiks mit mehr Kraft und breiter fortsetzen. Gemeinsam mit euch, obwohl in Haft, drücken wir unsere Unterstützung für die Straße aus, von der wir zwangs unserer Haftstrafe fern sind. Wir leisten unseren Protest gegen die Hinrichtung, indem wir Parolen rufen, singen und das Büro des Leiters der Frauenabteilung des Erbil-Gefängnisses am 12. Dezember besetzt haben. In diesem Sinne hoch die internationale Solidarität, Jinjian Azadi, Freiheit für alle Gefangenen. Obwohl antirassistische Initiativen seit Monaten sehr entschlossen dagegen kämpfen, wird beinahe unbemerkt von der Berliner Öffentlichkeit ein Abschiebegefängnis für das Land Brandenburg und das Bundesland Berlin gebaut, und zwar am BER. Ein Privatinvestor dort als großer Verdiener. Ich sagte beinahe unbemerkt, weil komplett unbemerkt ist es natürlich nicht. Auch in dieser Sendung haben wir schon darüber berichtet vor einigen Wochen, von einer Fahrraddemo vom Hermannplatz zur Baustelle am BER. Allerdings kann es nicht oft genug gesagt werden und es ist dringend notwendig, dass bevor dieses Ding in Betrieb geht, entschiedener Widerstand sich dagegen entwickelt. Und hier ein Beitrag dazu, der ist in Englisch, aber ich denke sehr gut verständlich. The next speech comes from Medical Solidarity Coordination. Around 2 years ago, hundreds of us were trying to block a deportation flight in Bel Air Airport. It ended up with us watching as families were entering the plane and being forced back to Afghanistan. We were enough people to stop the flight, but we lacked the creativity, the anger and determination. How could we stand still in face of such racist cruelty? This was not a single event. Regularly, people are imprisoned in Schönefeld before being deported from Bel Air Airport. Within the ongoing brutalization of the border, the German state started to propagate the need for a particularly isolated deportation prison. It means an expansion of the existing prison in Schönefeld in order to jail 120 people by 2025. It's not by chance that deportation prisons are specific institutions inside the repression system, and that the state seeks with such intensity to keep them isolated in particular ways. They call it center instead of prison to cover the level of violence people are submitted to. A wording that even us will just accept and therefore play the game of fragmentation and separating each other. The idea of difference as a reason for exclusion among us has been one of the major tools of colonialism. The idea that we should always stand together only with those that look alike us deprive us from joint liberation. The identitarian and neoliberal way of struggling that we pursue in Berlin is part of the pacification strategy of the state. In a bourgeois society like the German, we have incorporated almost as natural the academic specialization system as part of our struggle. Then we define ourselves as anti-rep group or anti-ra or antifa or, forgetting that actually it's in the interdependence of all forms of violence and domination where the system lies upon. By isolating fights in specific areas, we create feelings of guilt and hate to each other. If we choose to only stay as supporters, we distance ourselves from a reality and turn immediately into puppets of integration politics that are just serving a reformist society in the so-called German democracy. We then feel paralyzed, till the point we do not even know how to speak to each other anymore. Bel Air prison is the continuation of a plan initiated 500 years ago in Aviashala. Bel Air prison is part of the same German colonial politics that sent the weapons to Mexico that killed Los 43 de Ayotzinapa, that expropriated territories in Paraguay for soya production while created concentration camps for indigenous people, that sent former Nazi soldiers to assure the creation of the apartheid state of Israel in occupied Palestine, that sends weapons to Turkey to attack the Kurdish autonomy, that promotes the war industry worldwide. An industry that includes prisons and puts a cover of fear upon us. Fear of being deported, fear of being isolated, fear of being abused, fear of being tortured. Because at the end, prisons are about this, showing what could happen to you if you do not remain quiet and obey. When we failed to ground the deportation flight to Afghanistan, it was not the police, but the borders and walls in our minds that stopped us. As long as we are accomplices in passivity, the terror, the torture, the murder that produced the borders of Europe, each day they exist, they kill something inside of us. The new Bel Air prison is built next to us, and it is a new prison built right here in our heads. Bel Air prison plan for construction might be a reality already, but Bel Air itself will turn into reality if we turn into reality depends on us. Let us reclaim our hate against this cruelty and take a collective risk. This is just starting, and we have the power to stop it. We call on everybody to stop Bel Air. Our warm greetings to all people in prison, their relatives and friends. From Lichtenberg to Plötzensee, from Steglitz to Spandau, from Bel Air to Moabit, Dynamit! come te. L'acqua di mare, sono in Italia, arriva fino a me. Mamma vola a Milano, Milano vola. Amico sono come te, arrivo da dove la gente ti mangia. Se non sembra come me, la mula la fama a me non mi cambia. Tanto pieno già il mio dossier, se non oggi domani finisco in gabbia. Quindi faccio le mie cose, esco in giro mi urlano, oh Bibi Ganga. Ti ricordi quelle cose che facevi da piccolo insieme a Vanga? Mi ricordo poro po po, ero poco loco. Mamma d'un buon posto, avic a là sotto. Non la tocco, mi fotte la foto. Non parlare troppo, mi tutti ti sciotto. Brindo alla tua morte, fis de pita fin. Ti cerco tutta la notte, fis de pita fin. Cresciuto pane e botte, botte. Je suis marabi, ma cresciuto in Italia. Amico son come te, trabajo di nero da Spagna in Italia. Arriva fino a me, mamma vola Milano, Milano guerra. Amico son come te, arrivo da dove la gente ti mangia. Der gerade gehörte Song war ein Wunschlied von einem Gefangenen und das wurde dort auf der Demo gespielt. Es gab noch einen weiteren Redebeitrag der Perspektive Selbstverwaltung, der an etwas anklingt, was ansonsten auf dieser Demo sehr kurz kam, in vergangenen Jahren vergleichbaren Demonstrationen irgendwie deutlicher war, und zwar eine grundsätzliche Knastkritik, warum es denn notwendig ist, der bürgerlichen Gesellschaft ihre restriktiven Mittel zu nehmen und warum das für eine befreite Gesellschaft nur gut sein kann. Zumindest klang das in diesem Beitrag etwas an. In anderen Beiträgen waren mehr die engagierten Initiativen, die konkrete Kämpfe von Gefangenen unterstützen, zu hören. Hört selbst. Der nächste Beitrag ist von Perspektive Selbstverwaltung. Hallo, ich bin von Perspektive Selbstverwaltung, um hier noch ein paar Worte zu verlieren. Wir stehen heute hier zu Silvester, einem Tag, an dem normalerweise alle mit ihren engsten Freundinnen zusammen feiern, um unsere Solidarität mit den Menschen in Gefangenschaft zu zeigen. Wir denken gerade an einem Tag, der gemeinsam gefeiert wird. Es ist wichtig, nicht die zu vergessen, die allein in ihrer Zelle eingesperrt sind. Gerade die Isolation und Schwierigkeit, funktionierende soziale Beziehungen im Knast untereinander aufzubauen oder nach draußen aufrechtzuerhalten, soll die Gefangenen brechen, damit sie sich ohne Widerstand dem kapitalistischen Alltag unterordnen. Nicht nur im Knast ist die Situation für Gefangene hart. Auch danach ist das Leben mit vielen Hürden verbunden. Feste Lohnarbeit wird verweigert, Beziehungen von früher müssen neu geknüpft werden, vieles Alltägliches hat sich verändert, ohne dass dies im Knast mitverfolgt werden konnte. Wer in den 90ern für einige Jahre im Knast saß, wurde anschließend in eine technologisierte Welt mit Internet und Handys geworfen. Nicht nur, dass das Knastleben hart ist, die abgesessenen Jahre helfen auch nicht dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln oder eigene Probleme zu bearbeiten. Die meisten Leute, die in Gefängnissen saßen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder dort landen. Und das liegt nicht daran, dass sie unfähig sind zu lernen, sondern weil ihnen keine Chance dazu gegeben wird. Knast dient am Ende nur der Bestrafung und nicht der Veränderung. Wer sich aus finanzieller Not kein Bahnticket kauft, Essen klaut oder Leistungen erschleicht, wird am Ende dafür bestraft, arm zu sein. Auch in Knästen werden viele verpflichtet, unter Bedingungen zu arbeiten, die an Zwangsarbeit erinnern, für einen Lohn, der nicht mehr ausreicht, um Zigaretten zu kaufen. Dabei wäre die naheliegende Lösung, Armut zu bekämpfen und Reiche zu enteignen. Doch in dem System, in dem wir leben, ist soziale und materielle Ungleichheit gewollt. Knast ist dabei auch ein Hilfsmittel des Staates, um die wegzusperren, die sich gegen Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Gewalt oder zu hohe Mieten auflehnen oder die, um ihr Überleben zu sichern, Gesetze brechen müssen. Somit trägt das Knastsystem zum Erhalt bestehender Machtstrukturen bei, wie es beispielsweise derzeit im Iran krass sichtbar ist. Wir sind überzeugt, mit dem Wegsperren von Menschen erreichen wir keine Veränderung. Wir sind deshalb gegen das Knastsystem und denken, dass eine befreite Gesellschaft ohne ein solches aufgebaut werden muss. Als Perspektive Selbstverwaltung arbeiten wir an der Umsetzung alternativer Konzepte, die frei sind von Bestrafung, Gewalt und Repression. Stattdessen kämpfen wir für die Möglichkeit der Veränderung und Weiterentwicklung von anderen und uns selbst. Aus diesen Gründen sind wir heute zusammengekommen, um unsere Ablehnung des Systems mit den Gefangenen zu teilen und unsere Wut gemeinsam herauszuschreien. Lass uns heute an alle Gefangenen denken. Senden wir ihnen explosive Grüße über die Mauern hinweg, die das System erschüttert. Freiheit für alle Gefangenen! Musik. Die Reaktion der Gefangenen der JVA Moabit war, wenn sie denn zu sehen war, sehr heftig. Viele Leute sprangen, sie riefen, sie kletterten an den Gittern hoch, sie tanzten mit, gleich beim Konzert, wo ich noch einige Ausschnitte von bringen werde. Es gab am Ende ein Rap-Konzert. Ich habe den Namen der Rapperin leider nicht verstanden, aber sie war sehr gut und begeisterte die Leute, nicht nur auf der Demo, sondern auch definitiv auch hinter den Mauern. Allerdings waren viele Fenster auch dunkel, ob die JVA Moabit nicht ausgelastet ist oder wie so oft in den vergangenen Jahren Gefangene von dem Flügel wegverlegt werden, der am dichtesten an der Hauptkundgebung dran ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall war es auffällig, dass viele Fenster dunkel blieben. Da, wo allerdings Gefangene waren, war die Reaktion ganz eindeutig. Sie haben das begrüßt und haben sich unheimlich gefreut. Und ich hoffe, dass wir wieder mehr von solchen Aktivitäten in 2023 sehen werden. Jetzt noch einige Ausschnitte aus dem Konzert. Je suis là, parfois je pars en vrille, y'a quoi? Comme plutôt virer, c'est ça? Ouais, j'aime bien mon style, pas avoir tout compris. Parfois je pars en vrille, comme plutôt virer. Ouais, j'aime bien mon style, ouais, j'aime bien mon style, ouais, j'aime bien mon style. Même si je pars en vrille, comme plutôt virer. Ouais, j'aime bien mon style. Politicians who were probably tricking. to the masses of the people to control. If you just look at all us in here, this is the power of hip-hop. So hip-hop, although the Luciferians have snuck in it, but there's still other people around the world who takes from heart the whole culture and use it to free themselves, to become warriors in their community. Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Ich denke, dass wir hier seit 2007 regelmäßig über den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal aus den USA berichtet haben. Wir hatten ja in der vergangenen Sendung, also vor gut zwei Wochen, einen Beitrag über eine Demonstration an seinem 41. Haftjahrestag, unvorstellbar lange Zeit. Und das ist natürlich nicht nur eine herbe Belastung für den Gefangenen selber, sondern immer auch für seine Familie und sein Umfeld, sein direktes. Mitte Dezember ist jetzt seine Lebenspartnerin Wadia Jamal gestorben. Sie war 41 Jahre lang seit seiner Verhaftung immer an seiner Seite und sie ist an Herzversagen gestorben. Mumia Abu-Jamal hat das zum Anlass genommen, einen der wenigen persönlichen Kommentare zu sprechen fürs Radio, was er sonst eigentlich nicht macht. Ihm wurde verweigert, an der Beerdigung seiner Freundin teilzunehmen. Er hat einen Besuchsantrag gestellt. Das ist nicht unüblich in Gefängnissen, in der Sicherheitsstufe, in der er sich befindet, dass er begleitet von Haftpersonal, also Gefängnispersonal, an der Beerdigung teilnehmen kann. Aber das wurde ihm verweigert. Und die einzige Möglichkeit für ihn, sich in irgendeiner Form von seiner 41 Jahre langen Partnerin zu verabschieden, war über diese Radiobeiträge. Und obwohl er sehr persönlich ist, habe ich gedacht, ich spiele ihn hier mal im Radio. Denn er macht vielleicht deutlich, was diese brutale Art von Repression, Folter und Haft in den USA bei den Menschen drin, aber auch draußen anrichtet. Wadia Jamal, my beloved. She was a spring baby, born in the first week of April, 1953. A West Philly girl whose beauty made her shine in a crowd. She loved fiercely like a lioness. This love blessed the lives of five beautiful children. And it blessed me. As mother and grandmother, she radiated like a sun over her planet. And when anyone was lost, her mighty love was cracked by such loss. Her mother and father, her brother Jimmy, and perhaps deepest, the loss of the family's baby, Samia, was the deepest crack, the deepest cut. After that, every December was a trial through darkness. We were all waiting for the first light of spring, for this dark fog to break. But it was not to be. Just after the holidays, her heart, her mighty heart, gave up. She loved like no one else ever. I love you, Bubu. I will always love you. All the children and grandchildren love you and will always love you. Your smile was the only sunshine we ever needed, and we need it now. We love you, Wawa. We miss you. With love, not fear, this is Mumia Abu-Jamal. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Yeah. desierto. Mi barco era pobre, sin vela ni motor. La pega con los remos que mueve el corazón. Mi techo el cielo abierto, mi manta las estrellas. La luna son mis ojos, la noche dulce compañera. Mi bandera es temida por todos mis enemigos, que inventan mil historias, leyendas de un desconocido. Que por un hueso menea el rabo. Por ello soy perseguido, por ello soy marginado. Por morder la mano del amo. Forajido terrorista y no dotado delincuente. Me llama el ignorante, lado el perro obediente. Navego contra el viento, ondeando mi bandera, teñida con la sangre de la sufrida clase obrera. Elnoy de Sucre hier bei Radioaktiv Berlin. Wir senden übrigens heute am Mittwoch aus dem Studio Ansage. Das ist Teil des Verbundes der Freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin könnt ihr die auf der 88,4 hören und in Brandenburg oder Potsdam und Umgebung auf der 90,7. Hoffentlich verbessert sich das alles mal, denn die Antennenleistung, die die MRB, also die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hier zur Verfügung stellt, ist doch sehr, sehr schwach. Und wir können nur hoffen, dass es irgendwann mal einen stärkeren und besseren UKW-Sender gibt. Wer allerdings das nochmal online nachhören möchte, vielleicht auch Freundinnen und Freunden, Bekannten oder in seinen sogenannten sozialen Netzwerken teilen möchte, der kann diese Sendung in wenigen Stunden auf unserem Blog finden. Der heißt Radioaktiv Berlin, das ist ein Wort, radioaktivberlin.nostate.net. Also radioaktivberlin.nostate.net, da könnt ihr diese und viele ältere Sendungen auch von uns finden. Und dann eben entsprechend verlinken oder weiterschicken. Jo, das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Radio-Jingle für diese Sendung aufnehmen kann. Ich hoffe, dass das nicht mehr allzu lange dauert, aber wie wir ja immer wieder gemerkt haben in unserer Berichterstattung,